Mode-Kiddy, John, mach dich bereit für FAB Pod. Denn eure Boom-Boom-Commercial-Scheiße macht uns krank. Ich bin am Mikrofon und sag dir, was mir nicht passt. Ich hab mich zu verlieren und nicht zu provozieren, macht mir Spaß. Ha! Wenn ich was will, dann nehm ich's mir. Merk dir, wo nicht leer, FAB steht über dir. Du konsumierst verbal in der Wüste von TV. Mit der Keule umgekehrt, wie das so zu viel. Ich bin der Rasenmäher, Mann in deiner Stromabfahrt. Ich mach dich fertig, lass dich von Blitz fahren. Boom! Explosion, das Ziel erfasst. Krass, mit dem Spaß an diesem. Ich hetz dich, leck dich, stress dich, zerfetz dich. Bombardiere deinen Kopf fest, ich mach dich schmächtig. Und das ganz lästig, du möchtest gerne ziehen. Du kannst tun, was du willst, aber wichtig, ich bin der Baby. Krasser Mikrofon, du kleiner Wicht. Dein Gesicht ist vor Ehrfurcht erbleicht. Weiß, es ist heiß, doch auf deiner Stirn steht keiner Schweiß. Ich kenne keine Grenzen, wenn ich auf der Bühne stehe. Mit Hack Erfolg explosiv wie die Bombe. Eigener Stil und Kreativität im Blut. Nach FAP kommt nichts mehr, denn wir sind die Sinnflut. Wir sprengen alles, die Deiche sind gebrochen. Sie drehen Alarm, denn die Bombe ist eingetroffen. Ich spring dich an und klau dir dein Gehirn. Die Schrauben fest und trockne deine Stirn. Als Dank dafür für dieses seltene Vergnügen. Komm da, kein Bock, und bezeig dich deine Lügen. Schließ dich und nenn dich die Moral von der Geschichte. An exklusiven Bomben zu summen ist schädlich. Du bist scheiße. Schaff den Bruder, mach ihn alle. Du bist scheiße. Mach ihn langen Schuh. Du bist scheiße. Fress den Ober, kratz die Kohle. Du bist scheiße. Hör das Signal. Hey, die Bombe mit der Explosion, auch ohne atomare, nukleare Kernfusion. Nitro, TNT und Sprengstoff gibt es alle schon. Doch hier sind wir mit welcher kardialer Antenneninjektion. Du hast dich infiziert, bist du krank. Sondern drum läuft hier jeder andere Asi aus deinem Mob herum. Hey, sag, machst du das, was man im Moment so macht? An eigene Wege hast du leider noch nie gedacht. Du bist eine leere Flaschenpost in der Flut der Moden. Dich stabile Spielzeug, ich scheiße dich in den Hoden. Spürst du den Schmerz, er steigt die Wirbelsäule hoch und sprengt dein Herz. Kass korrekt, ich mach gerne zuerst mit FAB. Ich halt dich fest, lass dich zappeln an uns die Leine. Nimm deine Beine in die Hand und reiß alle deine Bravo-Buster von der Wand. Denn es gibt viele kleine Blitzer, denken positiv und stellen sagen, dieses Hip-Hop, ich nenne es Hell or Money Bob. Ein MC muss ein Provokator sein und ein Kompromiss, denn mit dummer Laberei passiert nicht so, pass auf, dass ich dich umkicke. Und zwar mit meinem Stil, denn Kiddy schlafen shit, gibt dir schon so viel. Pow, so gib ab, was du mich fragst. Ich hab Hasch in den Tasch und mach weiter. Doch sie sind schwach, unter Sinne und tun auch weiter. Liebe deiner, da denke positiv und so weiter. So soll es sein, denn sie am mag sie sehen. Hosenscheißer, Geld ist, was ihr Leben bestimmt. Sie werden nie hardcore sein, denn sie finden nicht den Sinn. Die Dummheit ist, was aus ihren Herren spricht. Sie sind nur, oder was sie brauchen, ist nicht so. Sie können mich, denn das ist ein Baby am Mikrofon. Bom, bom.